B1a. Guten Tag, Frau Holzer. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Schreiber. Ich bin hier der diensthabende Arzt. Was kann ich für Sie tun? Ach, Herr Doktor, ich habe so schlimme Bauchschmerzen, dass ich es kaum noch aushalte. Seit wann haben Sie diese Beschwerden denn schon? Seit gestern Abend. Ich war noch bei meiner Schwester und auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn hat es angefangen. Wo genau tut es denn weh? Hier unten rechts. Strahlen die Schmerzen denn irgendwohin aus? Nein, Herr Doktor. Wenn Sie die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben müssten, wo würden Sie sie dann einordnen? Naja, so auf 6. Sind Sie wegen einer anderen Erkrankung bei einem Kollegen in Behandlung? Nein, mir geht es eigentlich gut. Ich war nie krank. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Sie jetzt körperlich untersuchen und dann sehen wir mal weiter. In Ordnung?